Zweite Szene. Setzt euch zu mir! Ja, kommt her! Freunde, ich möchte euch auf Wiedersehen sagen. Was? Du willst weggehen? Wir haben ein schönes Leben gehabt. Wir waren frei. Wir haben gemacht, was wir wollten. Und das war nicht immer das Beste. Aber jetzt möchte ich neu anfangen. Ich habe meinem Vater geschrieben und mich für alles Schlechte entschuldigt. Ich will zurück nach Hause, zu ihm und zu Amalia. Ich warte nur noch auf seine Antwort. Hier, Moa, ein Brief für dich. Endlich! Gib her! Was ist los, Moore? Du bist ja ganz blass. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Unglücklicher Bruder, du kannst nie wieder nach Hause zurück. Vater hat deinen Brief gelesen und gerufen, ich will ihn nie wieder sehen. Ich kenne keinen Karl mehr. Seht ihr, Freunde, er kann gar nicht nach Hause zurück. Er bleibt bei uns. Was hilft das schon? Unser Geld ist aus. Bald müssen wir alle nach Hause zurück. Ach was, Geld ist kein Problem. Hast du eine Lösung, Spiegelberg? Seht ihr sie nicht alle? Lasst uns Räuber werden. Eine dumme Idee. Naja, Räuber... Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schweizer, du verstehst mich. Wir machen eine Räuberbande und gehen in die böhmischen Wälder. Das ist gut, Spiegelberg. Das ist wahre Freiheit. Dort können wir wirklich machen, was wir wollen. Freunde, seid ihr dabei? Ich weiß nicht. Was ist los mit euch? Habt ihr Angst? Was? Angst? Nie. Ich bin dabei. Wir auch. Ohne Moor sind wir nichts. Er muss unser Hauptmann werden. Dann bin ich auch dabei. Ich bitte ihn um Entschuldigung. Und was macht er? Er will mich nicht mehr sehen. Ich liebe ihn mehr als alles andere. Und er... Karl, wir wollen Räuber werden. In den böhmischen Wäldern. Und du sollst unser Hauptmann sein. Ich habe keinen Vater mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Blut und Tod sollen jetzt mein Vater und meine Liebe sein. Ja, Freunde, gehen wir nach Böhmen. Ja, ja.